Ich will nur das eine. Also spreiz deine Beine. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Baby, du bist nicht alleine. Ich hab dich aufgerissen in irgendeinem Club. Du hast gesagt, wenn ich wichs, dass du meine Eier schluckst. Guck, wie ich dir nach dem Sex auf den Arsch spritze. Stunde später musst du gehen, ich tritt dir in die Arschritze. Eine Stunde später hab ich eine andere auf meinem Sack sitzen. Mit dem Joint in der Hand bereit zum Abspritzen. Weiß ich ganz genau, dass du einen Schwanz in deinem Bauch brauchst. Wenn ich fertig bin, fällt mein, dass ich noch eine Braut brauch. Frauen kriegen mich nervig, ich sag nur Arsch und Beine. Gras und Scheine, ich chill im Park alleine. Unter meinem Schwanz hängen Bomben aus Napalm. Was ich mir wünsch, ich will dich in den Arsch knallen. Du checkst es einfach nicht, ich zieh dich über'n Tisch. Teile macht Spaß, du wirst brüderlich gefickt. Die Nutte will mich wieder treffen, doch ich hör sie nicht. Denn sie ist nichts weiter als ne Dirty Bitch. Du bist eine Rutschlampe, Rutschlampe. Mein Schwanz tut weh, weil ich dich kaputt pampe. Du bist eine Rutschlampe.